Bürgerfunk bei Radio Köln. Jo, hier ist wieder mal das Radioprogramm des Autonomen Knastprojektes und wir fordern eine bessere Ausstattung der Audio-Rundfunkwerkstätten, nämlich ist ziemlich heiß hier. Ja, und das Thema unserer heutigen Sendung, heute geht es um einen Entschädigungsprozess, der am 4. Juli vor dem Landgericht Nürnberg stattfand. In der Blech heißt übersetzt auf Hochdeutsch im Gefängnis und das war ziemlich viel Kölsch. Das Lied endet dann irgendwann, was wäre das Leben schön, wenn es keine Knäste mehr gäbe. Aber nun gehen wir ins tiefste Bayern, wo der Gerd und die Bix waren. Ja, heute wird sehr mundartlich. Nach Kölsch kommen nun bayerische Töne. Das liegt daran, dass wir vom Autonomen Knastprojekt am Anfang Juli zu Besuch in Nürnberg waren. In Nürnberg fand ein Prozess vor dem Landgericht statt. Und zwar ging es darum, dass ein Gefangener, der über 12 Jahre in der Sicherungsverwahrung saß, auf Entschädigung klagte. Der Hintergrund des Ganzen war, dass die Sicherungsverwahrung damals auf 10 Jahre beschränkt war. Sie haben sich aber geweigert, ihn nach den 10 Jahren rauszulassen und ihn nach 27 Monaten praktisch widerrechtlich festgehalten. Und dafür klagt er nun auf Entschädigung. Entlassen wurde er bereits im Jahr 2006 und bisher hat der Freistaat Bayern sich hartnäckig geweigert, überhaupt einen Euro Entschädigung zu bezahlen. Mittlerweile gibt's aber einige Urteile von anderen Gerichten, die sagen, das geht so nicht. Nun muss wohl auch der Freistaat Bayern einlenken. Jetzt gibt's aber einen schäbigen Streit darüber, wie hoch denn diese Entschädigung sein soll. Bei dem Prozess wurde dem Helmut, also um den geht's, gesagt, na, ihr Gesundheitszustand ist ja nicht mehr so toll. Also nehmen Sie lieber weniger, bevor Sie es noch nicht mehr erleben, dass Sie mehr bekommen. Wir fanden es alle ziemlich schäbig und am Vorabend dieses Prozesses gab es eine Veranstaltung in Nürnberg, die ziemlich gut besucht war und in die hören wir jetzt einfach rein. Die haben die Verlängerung mit der Sicherungsverwahrung damit begründet, dass sie Gutachterin hergenommen haben, mit der, wo ich mehrere Auseinandersetzungen gehabt habe wegen Menschenversuche mit Medikamenten, die wo zum Teil sehr gefährlich waren. Und ich deswegen auch gegen die Ärztin Strafanzeige gestellt habe, weshalb sie dann bei mir natürlich ein entsprechendes Gutachten erstellt hat, dass ich sehr gefährlich wäre und dass Gewalttaten zu befürchten seien und. Obwohl ich bei meinem ganzen Leben bisher mit einer Gewalttat noch nie gehabt habe heute. Und Gut, die anderen Gutachter, die wo dann später hinzugezogen worden sind, wie Professor Nettopil oder der Gröber in Berlin, die haben jegliche Gewalttat bei mir ausgeschlossen, weswegen ich dann nach 22 Jahren entlassen werden haben müssen. Das Gericht hat es vorher immer damit begründet, dass hypothetisch könnte ich ja, wenn ich wieder eine Straftat begehen würde, auch einen Mord begehen. Hypothetisch haben sie gesagt und auch niedergestimmt. Sie wollten auch dahingehend die Gutachter beeinflussen, indem dass das in den Gutachterauftrag schon eingeschrieben haben. Bloß die Gutachter, die haben sie darauf Gott sei Dank nicht einlassen und haben auch jede Gewalttat ausgeschlossen bei mir. Dann bin ich dann Hals über Kopf entlassen worden. Die Entlassung ist wie folgt abgelaufen, dass Nachmittag, ich glaube, es war gegen 16 Uhr, der Beamte die Zelle betreten hat und gesagt hat, Herr Sieber, es ist kein Witz, Sie haben jetzt innerhalb von 10 oder 20 Minuten die Anstalt zu verlassen. Und dann habe ich gesagt, ja, das schaffe ich ja nicht. Ne? Also, ich habe damals zwei Vögel gehabt auch und die sind der Freilung geflogen bei mir. Dann habe ich gesagt, da brauche ich ja schon so lange, bis ich die Vögel empfange. Und komischerweise sind die Vögel freiwillig in den Käfig reingegangen. Den Tag, was noch nie vorher war. Ja, und dann hat er meine zwei Zellennachbarn die Zellen aufgesperrt. Die haben dann meine Zelle geräumt. Ich habe nur meine Akten und den Fernseher, was ich mitnehmen habe müssen, habe ich dann mitgenommen und bin dann vor der Tür gestanden. Der Mitgefangene von mir, also mein Nachbar, der hat mir noch die Adresse gegeben von seiner Frau. Und hat gesagt gehabt, ich soll zuerst einmal hinfahren und die bringt mich dann schon nach München, was auch dann gemacht worden ist. Ich war damals so konsterniert, also ich habe keinen mehr verständigen können, weder einen Anwalt noch sonst was. Ich habe als Adressbuch und nichts gehabt, weil das waren irgendwo in die Kartons drin, wo die anderen dann zusammengepackt haben. Und bin halt dann zu der Frau hingefahren und ihre Tochter hat mich dann am nächsten Tag nach München gebracht, in die Liegsalzstraße. Ne. Bis dann meine Wohnung frei war, bin ich dann in der Liegsalz dabei untergekommen bin. Wir kämpfen jetzt seither auch um die Haftentschädigung. Zuerst haben sie es abgelehnt und nachdem aber dann anderslautendes Urteil rausgekommen ist, habe ich wieder einen neuen Antrag stellen können und der wird jetzt morgen darüber verhandelt, wobei der Freistaat immer noch gegen eine finanzielle Entschädigung ist, obwohl die Rechtslage anders ausschaut. Aber allerdings steht jetzt noch das Urteil aus vom Bundesgerichtshof, das wo jederzeit jetzt kommen kann und dann ist es leichter zum Durchkämpfen. Hoffe ich wenigstens. Ja. Helmut, ich hätte gerade mal eine Zwischenfrage, weil ich weiß nicht, ob wir jetzt alles unter uns sind und alle ohnehin schon die ganze Geschichte kennen, aber worum es ja eigentlich auch geht, du hast ja gesagt, dann war ich in der Sicherungsverwahrung, aber der Kernpunkt ist doch auch, dass sie dich länger in der Sicherungsverwahrung gehalten haben, als ja. Sie hätten dürfen. Irgendwie. Sie hätten also nach 10 Jahren hätten sie mich entlassen müssen. Weil auch nach dem neuen Gesetz ist es bei gewaltfreien Eigentumsdelikten immer noch auf 10 Jahre begrenzt. Nach dem neuen Gesetz, was jetzt raus ist, gibt es für Eigentumsdelikte überhaupt keine Sicherungsverwahrung mehr. Die ist abgeschafft worden. Bloß, das hat heute halt damals das Oberlandesgericht, obwohl das Verfassungsgericht in ihren Urteilen in meinem Fall geschrieben hat, dass es auch begrenzt ist auf 10 Jahre und die Freilassung deswegen erfolgen hätte, hat es die Richter am Oberlandesgericht Nürnberg nicht interessiert. Und hat gesagt gehabt, nein, der bleibt weiter in Haft, bis wir ein Gutachten gefunden haben, der wo Gewalttat bestätigt. Aber da hat sich dann konnte die Gutachter keiner drauf einlassen und hat auch gesagt gehabt, dass ich keine Gewalttat von mir ausgehen wird. Helmut, kannst du uns vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, warum auch die Anstaltsleitung in Straubing dagegen war, warum so jemand wie du eigentlich nicht wieder in die Gesellschaft kommen darf? Ja, das liegt halt auch mit meinen Kontakten, wo ich gehabt habe, mit den Gefangenen, wo ich auch verkehrt bin. Also sprich jetzt von der linken Seite, ob es jetzt der Heisler war oder sonst wer. Wir waren halt immer zusammen. Und das war natürlich denen schon auch ein Dorn im Auge. Und bin ja längere Zeit in Isolationshaft deswegen gewesen. Also ich möchte noch ganz kurz zwischenwerfen, weil Helmut sagt, wegen Eigentumsdritten kann man nicht mehr in der SV landen. Also ich weiß nicht, wie man das definiert. Thomas Mayer-Volk landet jetzt am Montag in der SV wegen einem Bankrahmen mit Geiselnahme, bei dem niemand verletzt. Da wurde also aus meiner Sicht ist ein Bankrahmen Eigentumsdritt. Trotzdem sitzt nach wie vor natürlich eine Definitionsfrage. Also aus Sicht der Herrschenden ist es ein Gewaltdelikt. Also ich meine, so einfach zu sagen, es landen keine Leute mehr wegen Eigentumsdelikten in der SV, finde ich, das stimmt so ganz nicht. Ja, es heißt ja wegen gewaltlosen Vermögens- und Eigentumsdelikt. Ein Bankraub ist nicht gewaltlos, sondern die Geißeln ist ja schon von denen einer Sicht der Gewalt. Du hast mir auch irgendwie erzählt, dass so Menschen wie du, die sich eben im Knast nicht alles gefallen lassen, mit so einem repressiven System, sage ich mal, da konfrontiert sind. Könntest du da noch irgendwie was zu sagen, wie das dann lief, wenn du irgendeine Arbeit machen solltest, du gesagt hast, nee, das mache ich jetzt nicht, was dann daraus folgte? Ja, es ist klar, wenn Arbeit angeboten wurde, das ist denen wurscht was, dann müsstest du das annehmen, was ich aber verweigert habe und dafür hat es halt dann 14 Tage oder 3 Wochen Arrest gegeben, je nachdem. Arrest ist, man ist halt getrennt von den anderen untergebracht, ist den ganzen Tag eingeschlossen in der Zelle, also immer Spezialzelle. Es gibt halt außer Matratzen und das Essen. Jetzt gibt es ja auch Hofgang. Früher hat es so jeden dritten Tag eine halbe Stunde Hofgang gegeben oder eine Stunde. Und heute kann man eine Stunde Hofgang gehen, aber Einzelhofgang ist klar. Das ist der Rest. Ne, früher, da war es ja noch mit, wo es jeden dritten Tag bloß Essen gegeben hat und 2 Tage nur Brot oder Wasser. Und jeden dritten Tag eine Matratze. Ansonsten haben wir auf ein Brett geschlafen. Deine Erfahrung mit Mitinhaftierten, was so die Möglichkeit ist, da überhaupt ein bisschen eine Perspektive zu haben in dieser Zeit? Also wenn man keine Hilfe hat von außen, so wie ich. Also wenn ich die Hilfe nicht gehabt hätte, wo ich da gehabt habe, dann wäre ich wahrscheinlich heute noch drin. Da möchte ich besonders den Herrn Holzheider von der Süddeutschen Zeitung erwähnen, der wo auch lang genug gekämpft hat, dass er überhaupt mit mir sprechen kann. Und selbst als das Gericht gesagt hat, dass mir der Anstaltsleiter reinlassen muss, hat der Anstaltsleiter gesagt, hat, ja, was interessiert mich der Depper, die Richter, ne? Er kommt nicht rein. Ja, dann hat der Herr Holzheider die Frau Merck angerufen und hat ihr das gesagt und auch gesagt gehabt, dass er dementsprechend auch berichten wird. Dann hat die Frau Merck natürlich gleich gesagt gehabt, nein, um Gottes Willen, ich rufe gleich den Anstaltsleiter an, dass er sie reinlassen muss. Ja, und so war es halt dann war das Freilassen, nachdem die Frau Merck einen Anstaltsleiter angerufen gehabt hat. Ausgang und Urlaub, das haben sie deswegen abgelehnt, weil er nicht festgestanden ist, wann ich rauskomme, angeblich. Und ob ich nochmal rauskomme, darum haben sie das der Anstaltsleiter abgelehnt. Ja, und zum Schluss, wie ich es dann entlassen worden bin, hat er gesagt gehabt, ja mei, ist halt ein bisschen dumm gelaufen. Ja, dumm gelaufen. Dumm gelaufen ist es nicht nur bei Helmut, sondern Helmut steht stellvertretend für viele andere Gefangene, die in einer ähnlichen Situation sind. Und Unterstützung von draußen. Nun gut, bei Helmut hat sich auch bürgerliche Presse, in dem Fall die Süddeutsche, engagiert. Bei vielen anderen Gefangenen passiert das nicht, weil es ist einfach kein Thema für die Medien, einfach zu sagen, der arme Kerl, der kommt endlich raus, das ist keine Schlagzeile für die Boulevardpresse. Aber wir sind schon wieder ziemlich am Schluss unserer Sendung und Wilfried hat noch einige wichtige Termine für euch. Wir haben zu dem Thema Sicherungsverwahrung ein Treffen des Anti-Knast-Cafés gehabt, Ende Juli. Und da speziell auch zu Thomas Mayer-Falk, wo wir über ihn gesprochen haben und einige Sachen auch von ihm gelesen haben. Dazu aber auch in der nächsten Sendung. Ansonsten könnt ihr uns direkt erreichen über autonomes Knastprojekt@googlemail.com oder unsere Audiobeiträge hören auf akpradio.potspot.de. Wer mit uns direkt in Kontakt, also von Face to Face, von Gesicht zu Gesicht reden, diskutieren möchte, ist gerne zum nächsten Anti-Knast-Café Ende August eingeladen. Das ist immer am letzten Sonntag im Monat um 14 Uhr in der Ludolf-Kamphausen-Straße 36. Und wir freuen uns über jeden und jede, die vorbeikommt. Und für heute verabschieden sich der Gerhard und der Wilfried. Ciao. Kein Schlips am Hals, kein Geld im Sack. Wir sind ein schäbiges Lumpenpack, auf das der Bürger speit. Der Bürger blank von Stiebellack, mit Ordenszacken auf dem Frack, der Bürger mit dem Schapoklack, fromm und voll Redlichkeit. Der Bürger speit und hat auch recht, er hat Geschmeide, Gold und Echt, wir haben Schnaps im Bauch. Wer Schnaps im Bauch hat, ist bezecht, und wer bezecht ist, der erfrecht, zu Dingen sich die jener schlecht und niedrig findet auch. Der Bürger kann gesittet sein, er lernte Bibel und Latein, wir lernen nur den Neid. Wer Porter trinkt und Shampooswein, Lust wandelt fein im Sonnenschein, der bürstet sich, wenn unser ein ihn anrührt mit dem Kleid. Wo hat der Bürger alles her? Den Geldsack und das Schießgewehr. Er stiehlt es grad wie wir. Bloß macht man uns das Stehlen schwer. Doch er kriegt mehr als sein Begehr. Er schöpft dazu die Taschen leer von allem Arbeitstier. Oh,